Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 8. Zu seiner Befriedigung merkte er, dass sie immer lebhafter wurde. Sie war weiter ins Zimmer hereingekommen, stand beinahe neben ihm, während er sich mit dem Stuhl beschäftigte und sich scheinbar nicht satt an ihm sehen konnte. Er sprach unaufhörlich, machte seine Bemerkungen über die Arbeit, war entzückt, als er auf der Rückseite der Lehne ein kleines eingelegtes Stück, in das wieder ein anderes Stück eingelegt war, entdeckte. Eine einfache Arbeit, eine geschmacklose Kinderei, die nicht einmal genau ausgeführt war. Der Stuhl war morsch und er behandelte ihn sehr vorsichtig. Ja, sagte sie dann, wenn es Ihnen Vergnügen macht, diesen Stuhl zu besitzen, dann können Sie ihn gerne behalten. Ich werde ihn selbst ins Hotel bringen, wenn Sie es wünschen. Ich habe keine Verwendung dafür. Und plötzlich musste sie über seinen Eifer, in den Besitz dieses wurmstichigen Möbels zu kommen, lachen. Eigentlich hatte er ja nur noch ein einziges, ordentliches Bein, sagte sie. Er sah sie an. Ihre Haare waren weiß. Aber ihr Lächeln war jung und feurig und ihre Zähne waren wunderschön. Als sie lachte, kam ihr das Wasser in die Augen. Sie wurden blank. Welch eine schwarzäugige alte Jungfer. Nagel verzog keine Miene. »Es freut mich«, sagte er in trockenem Ton, »dass Sie sich entschließen, mir den Stuhl zu überlassen. Dann kommen wir jetzt zum Preis. Nein, Verzeihung, warten Sie ein wenig, lassen Sie mich ausreden. Ich will nicht, dass Sie den Preis verlangen. Den bestimme ich selbst. Ich taxiere eine Sache, biete so und so viel dafür und damit basta. Sie könnten eine unverschämte Summe fordern. Sie könnten mich ausnützen wollen, warum nicht?« Dagegen können Sie einwenden, dass Sie wohl eigentlich nicht so geldgierig aussehen. Gut, das erkenne ich willig an, aber trotzdem. Ich habe es mit vielerlei Menschen zu tun und halte daran fest, selbst den Preis zu bestimmen. Dann weiß ich, was ich tue. Das ist ein Prinzip von mir. Was könnte Sie zum Beispiel hindern, für diesen Stuhl 300 Kronen zu verlangen, wenn Sie selbst den Preis bestimmen dürften? Sie könnten das umso eher tun, als Sie wissen, dass hier tatsächlich von einem kostbaren und seltenen Möbel die Rede ist. Aber so märchenhafte Preise kann ich unmöglich zahlen, das sage ich gerade heraus, damit Sie sich keine Illusionen machen. Ich will mich doch nicht ruinieren. Ich müsste ja verrückt sein, wenn ich Ihnen für diesen Stuhl 300 Kronen bezahlen würde. Kurz und gut, ich gebe Ihnen 200 Kronen dafür. Kein Schilling mehr. Ich bezahle so viel, wie ein Ding wert ist, aber nicht mehr. Sie sagte kein Wort, sie starrte ihn an und sperrte die Augen auf. Schließlich glaubte sie, er scherze, und sie begann wieder zu lächeln, still und verwirrt. Ruhig nahm Nagel die roten Scheine aus der Tasche und fuhr damit ein paar Mal durch die Luft. Den Stuhl ließ er aber unterdessen nicht aus den Augen. Er sagte, »Ich will nicht leugnen, dass Sie möglicherweise von einem anderen mehr bekommen hätten. Ich will ehrlich sein und das zugestehen. Ein wenig mehr hätten Sie vielleicht herausschlagen können. Jetzt habe ich aber mir nun einmal 200 Kronen als runde Summe für das Ding gedacht und finde nicht, dass ich gut weitergehen kann. Tun Sie nun, was Sie wollen, aber überlegen Sie es sich zuerst. 200 Kronen sind ja auch ein Geld.« »Nein«, erwiderte sie mit einem schüchternen Lächeln, »behalten Sie Ihr Geld.« »Mein Geld behalten, was soll das bedeuten? Darf ich fragen, was an diesem Geld auszusetzen ist? Glauben Sie etwa, dass ich es selbst gemacht habe? Sie werden mir doch wohl nicht zutrauen, es gestohlen zu haben, wie?« Sie lachte nicht mehr. Es schien dem Mann ernst zu sein, und sie begann darüber nachzudenken. Wollte er etwas bei ihr bezwecken, der verrückte Mensch? Er hatte die Augen überall. Gott weiß, ob er nicht auf etwas sann, ob er nicht eine Falle legte. Warum kam er mit seinem Geld gerade zu ihr? Endlich schien sie einen Beschluss gefasst zu haben. Sie sagte, »Also wenn Sie mir durchaus eine oder zwei Kronen für den Stuhl geben wollen, dann bin ich Ihnen dankbar. Mehr will ich nicht haben.« Er tat höchst verwundert, trat einen Schritt näher und sah sie an. Dann brach er in Lachen aus. »Haben Sie denn bedacht? Das ist mir doch auch zum ersten Mal in meiner ganzen Sammlerzeit vorgekommen.« »Naja, ich verstehe einen Scherz.« »Das ist kein Scherz. So etwas Verrücktes habe ich noch nie gehört. Ich will nicht mehr haben. Ich will gar nichts haben. Nehmen Sie den Stuhl, wenn Sie wollen.« Nagel lachte aus vollem Hals. »Ich verstehe einen Scherz und ich höre so etwas gern. Ja, es entzückt mich. Der Teufel hol mich, wenn das nicht wahr ist. Über einen guten Scherz lache ich mich immer krank.« Jetzt aber sollten wir doch wohl zu einem Einverständnis kommen, nicht wahr? Was meinen Sie, wenn wir die Sache nun einfach abmachten, bevor wir wieder schlechter Laune werden? Es wird nicht lange dauern, dann stellen Sie den Stuhl wieder in die Ecke und verlangen 500 dafür. Nehmen Sie den Stuhl, ich... Was haben Sie vor? Sie starrten einander an. Wenn Sie glauben, dass ich irgendetwas anderes vorhabe, als den Stuhl zu einem anständigen Preis zu bekommen, so irren Sie sich, sagte er. Martha rief, aber mein Gott, nehmen Sie ihn, nehmen Sie ihn. Ich müsste Ihnen natürlich für Ihr großartiges Entgegenkommen sehr verbunden sein. Aber wir Sammler haben doch auch ein wenig Ehre im Leib, so jämmerlich sie auch oft beschaffen sein mag. Und diese Ehre hindert mich, stellt sich mir entgegen, stellt sich sozusagen auf die Hinterfüße, wenn ich versuche, mir einen kostbaren Gegenstand zu erschwindeln. Meine ganze Sammlung würde in meiner Achtung sinken, wenn ich solch einen eingeschmuggelten Gegenstand unter die anderen bringen wollte. Das würde gewissermaßen einen falschen Ton über jedes kleinste Ding legen. Ich muss übrigens lachen. Das ist auch zu verdreht, dass ich hier stehen und zu Ihren Gunsten sprechen muss, statt nur auf meinen eigenen Vorteil zu sehen. Aber wenn Sie mich dazu nötigen, dann... Sie gab nicht nach. Nein, er kam nicht vom Fleck bei ihr. Sie bestand fest darauf, dass er entweder den Stuhl für eine Kleinigkeit, eine oder zwei Kronen nehmen oder es ganz sein lassen müsse. Was dieser Halsstarrigkeit gegenüber nichts half, sagte er schließlich, um den Schein zu wahren. Gut, lassen wir es für heute sein. Versprechen Sie mir aber, den Stuhl an niemand anderen zu verkaufen, ehe Sie mich davon unterrichtet haben. Wollen Sie das? Ich lasse ihn mir nicht entgehen, das wissen Sie. Selbst wenn er noch ein wenig teurer wird, auf jeden Fall bin ich bereit, so viel wie jeder andere zu bezahlen. Und ich war doch zuerst da. Als Nagel wieder draußen war, ging er mit langen, erregten Schritten die Straße hinauf. Welch eine Halsstarrigkeit! Wie arm war sie und wie misstrauisch! Hast du das Bett gesehen? Sagte er zu sich selbst. Nicht einmal einen Strohsack, nicht einmal ein Leintuch darüber, sondern zwei Unterröcke, die sie bei kaltem Wetter vielleicht sogar anziehen muss. Und trotzdem so ängstlich davor, in etwas Unbekanntes hineinzugeraten, dass er das beste Angebot ausschlägt. Doch zum Henker, was ging ihn das an? Nein, das ging ihn eigentlich nichts an. Aber sie war doch ein Teufelsmädchen, was? Würde sie auch dann Verdacht schöpfen, wenn er einen anderen zu ihr senden würde, der mehr für den Stuhl bieten könnte, der den Preis in die Höhe treiben würde? Diese dumme Person. Aber was hatte er dort auch zu suchen, wenn er sich dabei einer solchen Abweisung aussetzen musste? In seinem Ärger war er, ehe er es wusste, bis zum Hotel gekommen. Er blieb stehen, kehrte noch ebenso aufgeregt wieder um und begab sich die Straße hinunter zu J. Hansens Herrenschneiderei, wo er eintrat. Hier ging er mit dem Meister in einen Nebenraum, bestellte unter vier Augen einen Rock. Einen Rock von der und der Art und befahl dem Schneider, diese Bestellung jedermann gegenüber geheim zu halten. Wenn der Rock fertig sei, solle er unverzüglich zu Minute gesandt werden, zu Gröger, dem krummen Kohlenhändler, der... Ob er für Minute sei? Ja, warum? Keine Neugierde, keine Schnüffelei. Es sei wegen des Maßes. Na dann, ja, er sei für Minute, ganz recht. Minute könne selbst kommen und sich das Maß nehmen lassen, warum nicht? Aber keine unnötigen Worte, kein Augenzwinkern. Abgemacht. Bis wann der Rock fertig werde? In ein paar Tagen? Gut. Nagel zählte das Geld sofort auf, sagte Lebewohl und ging. Er rieb sich die Hände. Sein Ärger war vorbei. Und er sang. Ja, er würde trotzdem, wartet nur. Als er heimkam, lief er in sein Zimmer hinauf und klingelte. Seine Hände zitterten vor Ungeduld. Und die Tür war noch nicht aufgegangen, da rief er schon, Telegrammformulare, Sarah. Der Geigenkasten stand gerade offen, als Sarah hereinkam, und sie sah da zu ihrer großen Verwunderung, dass dieser Kasten, den sie immer so vorsichtig behandelt hatte, nur schmutzige Wäsche und einige Papiere und Schreibsachen enthielt, aber keine Geige. Sie konnte sich nicht gleich losreißen, sondern blieb stehen und starrte hin. »Telegrammformulare«, wiederholte Nagel lauter. »Ich bat um Telegrammformulare.« Als er die Formulare endlich erhalten hatte, schrieb er an einen Bekannten in Christiania einen Auftrag, an ein Fräulein Martha Gude hierorts heimlich und ungenannt 200 Kronen zu senden. 200 Kronen, ohne ein Wort zu schreiben, verlange tiefste Verschwiegenheit, Johann Nagel. Aber das ging nicht, nein, wenn er es recht überlegte. Wenn er es recht überlegte, musste er diesen Plan aufgeben. War's nicht am besten, er erklärte sich ein wenig ausführlicher und sandte das Geld mit, um sicher zu sein, dass es auch befördert werde. Er zerriss das Telegramm, verbrannte es sofort und schrieb in aller Eile einen Brief. Doch, so war es besser. Ein kleiner Brief war vollständiger, so konnte es gehen. Ja, er wollte es ihr zeigen. Als er aber das Geld eingelegt und den Umschlag geschlossen hatte, blieb er eine Weile sitzen und dachte wieder nach. Sie könnte immer noch Verdacht schöpfen, sagte er sich selbst. 200 Kronen waren eine zu runde Summe. Noch dazu eine Summe, die er ihr erst vor kurzem unter die Nase gehalten hatte. Nein, so ging es ebenfalls nicht. Er nahm noch einen 10-Kronenschein aus der Tasche, öffnete den Umschlag und veränderte den Betrag auf 210 Kronen. Nun versiegelte er den Brief und sandte ihn ab. Noch eine ganze Stunde danach fand er diesen Streich ganz vortrefflich. Das sollte wie ein wunderbarer Himmelsbrief über sie kommen, von oben aus der Höhe, von unbekannten Händen auf sie herabgeworfen. Und was würde sie sagen, wenn sie dieses Geld bekam? Als er sich aber wieder fragte, was sie wohl sagen würde, wie sie das Ganze aufnehmen würde, verlor er wieder den Mut. Der Plan war gefährlich, zu frech. Es war ein dummer und schlechter Plan. Das war es ja eben, dass sie nichts Vernünftiges sagen, sondern sich wie eine Gans betragen würde. Wenn der Brief käme, würde sie es einfach nicht begreifen. Sie würde ihn am Postschalter ausbreiten, sodass die ganze Stadt davon erführe. Würde das Ganze auf der Stelle dem Ermessen der Postbeamten überlassen. Vielleicht sogar störrisch sein und sagen, nein, behalten Sie Ihr Geld. Und dann legt der Postbeamte den Finger an die Nase und ruft, warten Sie ein wenig, ich ahne etwas. Und er schlägt in den Büchern nach und findet, dass die gleiche Summe vor ein paar Tagen von hier abgesandt worden ist. Genau die gleiche Summe, um nicht zu sagen, die gleichen Scheine. 210 Kronen an die und die Adresse in Christiania. Als Absender erweist sich ein Johann Nagel, ein Fremder, der zurzeit im Zentral wohnt. Doch, doch, diese Postbeamten hatten eine Nase so lang wie eine Schnüffelnase. Nagel schellte wieder und ließ den Brief durch den Hoteldiener sofort zurückholen. All diese nervöse Aufregung, in der er sich den ganzen Tag befunden hatte, machte ihn der Sache schließlich vollkommen überdrüssig. Der Teufel mochte alle miteinander holen. Was ging es ihn an, wenn Gott, der Herr, weit drinnen in Amerika einen Zusammenstoß mit Menschenverlusten auf der Eribahn zustande brachte? Gar nichts. Na, aber ebenso wenig hatte er mit der ehrengeachteten Jungfrau Martha Gude hierorts etwas zu schaffen. 2 Tage verließ er das Hotel nicht. Samstagabend trat Minute in Nagels Zimmer. Er hatte seinen neuen Rock an und strahlte vor Freude. Ich traf den Bevollmächtigten. Und er verzog keine Miene, berichtete er, sondern er fragte mich sogar, von wem ich den Rock bekommen habe. So schlau stellt er mich auf die Probe. Und was antworteten Sie? Ich lachte dazu und antwortete, ich würde es nicht sagen, keinem Menschen, er müsse mir verzeihen, und verabschiedete mich. Ja, ich werde ihm schon antworten. Sehen Sie, es ist jetzt wohl 13 Jahre her, dass ich einen neuen Rock angehabt habe. Ich habe nachgerechnet. Ich muss Ihnen für das Geld danken, das Sie mir letzthin gegeben haben. Es war viel zu viel Geld für einen verkrüppelten Menschen. Was soll ich damit anfangen? Sie verwöhnen mich mit all Ihren Wohltaten. Sie verwöhnen mich so, dass es bei mir schon spukt. Ja, ich wusste schon, dass ich den Rock einmal bekommen würde, sagte ich es nicht. Es dauert oft einige Zeit, aber ich warte niemals vergebens. Leutnant Hansen versprach mir einmal 2 wollene Hemden, die er nicht mehr brauchte. Das ist jetzt 2 Jahre her, aber ich bin sicher, sie zu bekommen, als hätte ich sie bereits an. So ist es immer. Die Leute erinnern sich später daran. Und wenn die Zeit kommt, geben sie mir, was ich brauche. Aber finden Sie nicht, dass ich in ordentlichen Kleidern wie ein neuer Mensch aussehe? Es ist lange her, dass Sie hier waren. Ja, das kommt daher, dass ich auf den Rock wartete und nicht mehr in dem alten zu Ihnen kommen wollte. Ich habe meine Eigenheiten. Es kränkt mich, mit einem zerrissenen Rock unter Menschen zu gehen. Gott weiß warum. Aber es ist, als sinke ich tief in meiner eigenen Achtung. Entschuldigen Sie, dass ich vor Ihnen von meiner Selbstachtung spreche, als sei die besonders groß. Das ist sie nicht. Sie ist so klein wie nur möglich, versichere ich Ihnen. Trotzdem aber fühle ich sie hierunter. Wollen Sie Wein haben? Nicht? Aber eine Zigarre rauchen Sie doch. Nagel läutete und ließ Wein und Zigarren bringen. Er selbst trank sogleich tüchtig, Minute jedoch rauchte nur und sah zu. Er sprach in einem fort und schien nicht aufhören zu wollen. »Hören Sie«, sagte Nagel plötzlich mit Hemden, »steht es bei Ihnen wohl ein wenig schlecht? Verzeihen Sie meine Frage.« Minute antwortete eifrig, »deswegen erwähnte ich die beiden Hemden nicht, so wahr ich hier sitze, deswegen nicht.« »Nein, nein, gewiss, warum schreien Sie so? Lassen Sie mich sehen, was Sie eigentlich unter dem Rock tragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Gerne, sehen Sie nur hier, auf dieser Seite. Und die andere Seite ist nicht schlechter.« »Doch, halt, die ist schon etwas schlechter, wie ich sehe.« »Aber kann man etwas Besseres erwarten?« ruft Minute. »Nein, ich brauche jetzt keine Hemden, sicher nicht. Ich möchte sogar behaupten, ein Hemd wie dieses ist zu gut für mich. Wissen Sie, von wem ich es bekommen habe? Von Dr. Stenersen.« »Ja, von Dr. Stenersen selbst. Und ich glaube nicht, dass seine Frau etwas davon weiß, obwohl auch sie die Gebefreudigkeit selbst ist. Ich bekam es sogar zu Weihnachten.« »Zu Weihnachten? Sie finden das eine lange Zeit?« »Ich zerreiße so ein Hemd doch nicht, wie ein Tier. Ich lege es doch nicht darauf an, Löcher hineinzumachen. Ich ziehe es auch nachts immer aus und schlafe nackt, um es nicht unnötig abzunützen, wenn ich nur so dalege und schlafe. Auf diese Weise hält es viel länger. Und ich kann mich frei unter den Leuten bewegen, ohne mich schämen zu müssen. Und jetzt bei den lebenden Bildern kommt es mir sehr zustatten, dass ich noch ein Hemd habe, in dem ich mich sehen lassen kann. Fräulein Dagny hält immer noch daran fest, dass ich auftreten soll. Ich traf sie gestern bei der Kirche. Sie sprach auch von Ihnen. Ich werde Ihnen auch eine Hose verschaffen. Es muss sich lohnen, Sie öffentlich auftreten zu sehen. Wenn der Bevollmächtigte Ihnen einen Rock gibt, will ich Ihnen eine Hose geben. Das ist nicht mehr als recht und billig. Aber ich tue das nur unter der gewohnten Bedingung, dass Sie Ihren Mund halten. Gewiss, gewiss. Sie sollten ein wenig trinken. Nein, nein, halten Sie es, wie Sie wollen. Ich will heute Abend trinken. Ich bin nervös und ein wenig traurig. Wollen Sie mir eine zudringliche Frage gestatten? Ist Ihnen bekannt, dass Sie unter den Leuten einen Spitznamen haben? Man nennt Sie Minute. Wissen Sie das? Freilich weiß ich das. Es fiel mir am Anfang schwer und ich bat Gott, mir doch zu helfen. Einen ganzen Sonntag ging ich im Wald herum und kniete unablässig auf den drei verschiedenen Stellen nieder, die trocken waren. Das war im Frühling, zur Zeit der Schneeschmelze. Aber das ist jetzt lange her. Viele Jahre und keiner ruft mich jetzt anders als Minute und das ist ja auch nicht so schlimm. Warum wollen Sie gerne wissen, ob mir das bekannt ist und was könnte ich schließlich auch dagegen tun? Wissen Sie auch, wie Sie zu diesem blöden Namen gekommen sind? Ja, das weiß ich. Das heißt, es ist jetzt lange her. Das war noch, ehe ich ein Krüppel wurde. Aber ich erinnere mich noch gut daran. Es war an einem Abend, oder richtiger in einer Nacht, auf einem Junggesellengelage. Sie haben vielleicht das gelbe Haus unten beim Zollamt gesehen, auf der rechten Seite, wenn man hinuntergeht. Das war damals weiß gestrichen. Der Stadtvogt wohnte dort. Der Stadtvogt hieß Sörensen, war Junggeselle und ein lustiger Bruder. Es war eine Frühlingsnacht. Ich kam vom Quai, wo ich auf und ab gegangen war und mir die Fahrzeuge angesehen hatte. Als ich an das gelbe Haus komme, höre ich, dass Gäste drinnen sind. Ein gewaltiger Lärm und das Gelächter von vielen Stimmen dringen heraus. Gerade als ich an den Fenstern vorbeikomme, erblickt man mich und klopft an die Scheiben. Ich gehe hinein und befinde mich Dr. Kolby, Kapitän William Prante, dem Zollaufseher Volkedahl und noch vielen anderen gegenüber. Ja, die sind jetzt alle tot oder weggezogen. Aber im Ganzen waren es 7 oder 8 und ein jeder Sternhagel voll. Aus reinem Jux hatten sie alle Stühle zerschlagen. So wollte es der Stadtvogt haben, hatten auch alle Gläser zerbrochen. Und wir mussten aus den Flaschen trinken. Als aber ich auch noch dazu kam und auch Sternhagel voll wurde, da fand der Lärm kein Ende mehr. Die Herren zogen sich aus und sprangen vollkommen nackt in den Zimmern herum, obwohl wir die Vorhänge nicht heruntergelassen hatten. Und als ich nicht mittun wollte, nahmen sie mich mit Gewalt und zogen mich aus. Ich schlug die ganze Zeit um mich und wehrte mich, so gut ich konnte. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich bat sie um Verzeihung, nahm sie bei der Hand und bat sie um Verzeihung. Wofür baten sie um Verzeihung? Für den Fall, dass ich vielleicht etwas gesagt haben sollte, was ihnen Anlass geben konnte, auf mich loszugehen. Ich nahm sie bei der Hand und bat sie um Verzeihung, um zu verhindern, dass sie mir noch mehr antäten. Aber das nützte nichts. Sie zogen mich aus. Der Doktor fand auch einen Brief in meiner Tasche. Und diesen Brief las er den anderen vor. Da wurde ich aber wieder ein wenig nüchtern, denn der Brief war von meiner Mutter und an mich geschrieben worden, als ich zur See gegangen war. Kurz und gut, ich nannte den Doktor ein Fass, denn er war dafür bekannt, dass er viel trank. »Ein Fass sind Sie«, sagte ich. Darüber wurde er furchtbar wild und wollte mich beim Hals packen. Aber die anderen hielten ihn davon ab. »Wir wollen ihn lieber ganz besoffen machen«, sagte der Stadtvogt, »als wäre ich nicht schon genügend betrunken gewesen.« Und sie schütteten immer mehr in mich hinein. Später kamen dann zwei der Herren, ich weiß heute nicht mehr, wer es war, mit einem Kübel Wasser herein. Sie stellten den Kübel mitten auf den Boden und sagten, ich solle getauft werden. Alle wollten, dass ich getauft werde. Und erhoben ob dieses Einfalls ein gewaltiges Geschrei. Und sie mischten verschiedene Dinge in das Wasser, um es schmutzig zu machen, spuckten hinein und schütteten Branntwein hinein. Und holten sogar draußen im Schlafzimmer das Schlimmste, was sie finden konnten, und gossen es ins Wasser. Und in das Ganze streuten sie zwei Schaufeln Asche aus dem Ofen, um es noch ein wenig trüber zu machen. Dann sollte ich getauft werden. »Wollen Sie denn nicht lieber einen von den anderen taufen?« fragte ich den Stadtvogt und umklammerte seine Knie. »Wir sind schon getauft«, erwiderte er. »Auf die gleiche Art getauft.« Und das glaubte ich ihm auch. Denn es war bekannt, dass alle seine Freunde auf diese Weise getauft werden mussten. »Komm, ich will dich vor mein Angesicht gelangen lassen«, sagte der Stadtvogt gleich darauf zu mir. Aber gutwillig ging ich nicht darauf ein, ich blieb stehen und hielt mich an der Türklinke fest. »Komm zur Stunde, dann wirst du zum Minute kommen.« Ja, er sagte nicht zur Minute, sondern zum Minute, denn er war aus dem Gudbrandstal. Aber nein, ich kam nicht. Da brüllte Kapitän Brante: der Minute, das ist das Wort. Er muss der Minute getauft werden. Und alle waren einig, dass ich der Minute getauft werden müsse, weil ich so klein war. Jetzt aber fassten zwei mich an und schleppten mich vor den Stadtvogt und stellten mich vor sein Angesicht. Und da ich so unbedeutend von Wuchs war, hob mich der Stadtvogt ganz allein auf und tauchte mich in den Bottich. Er tauchte meinen Kopf ganz unter und rieb meine Nase am Grund des Bottichs, wo Asche und Glasscherben lagen. Und danach richtete er mich wieder auf und segnete mich. Dann sollten die Gevattern ihre Pflicht an mir erfüllen, und diese bestand darin, dass mich jeder hoch vom Boden aufhob und mich wieder herunterfallen ließ. Und als sie dessen überdrüssig waren, stellten sie sich in zwei Gruppen auf und warfen mich wie einen Ball von der einen Gruppe zur anderen. Das taten sie, damit ich wieder trocken werden sollte, und fuhren damit fort, bis es ihnen zu langweilig wurde. Dann rief der Stadtvogt: »Halt!« Da ließen sie mich los und nannten mich alle miteinander Minute, schüttelten mir die Hand und nannten mich Minute, um meine Taufe zu besiegeln. Aber noch einmal wurde ich in den Kübel geworfen. Dr. Kolby schmiss mich mit meinem ganzen Gewicht hinein, sodass ich mir an der Seite etwas brach, denn er konnte es mir nicht vergessen, dass ich ihn ein Fass genannt hatte. Von dieser Nacht an blieb mein Spitzname auf mir sitzen. Am Tag darauf wusste die ganze Stadt, dass ich beim Stadtvogt gewesen und getauft worden war. Und in der Seite hatten sie sich etwas gebrochen. Aber am Kopf hatten sie sich nicht verletzt, ich meine, im Kopf selbst. Das ist nun zum zweiten Mal, dass sie mich fragen, ob ich einen Schaden am Kopf erlitten habe. Und sie meinen vielleicht etwas Bestimmtes damit. Aber ich verletzte mich damals nicht am Kopf. Ich bekam keine Gehirnerschütterung, wenn sie das befürchten sollten. Ich fiel nur gegen den Kübel und brach eine Rippe. Aber das ist alles wieder gut. Dr. Kolby behandelte mich bei diesem Rippenbruch umsonst, und ich trug weiter keinen Schaden davon. Nagel hatte während Minutes Erzählung tüchtig getrunken. Er läutete, bestellte mehr Wein und trank wieder. Plötzlich sagte er: »Da fällt mir ein, glauben Sie, dass ich mich bis zu einem gewissen Grad auf die Menschen verstehe? Machen Sie keine so erstaunten Augen. Das ist nur eine kameradschaftliche Frage. Halten Sie mich für fähig, Leute, mit denen ich spreche, ein wenig zu durchschauen?« Minute sieht ihn scheu an und findet keine Antwort. Dann sagt Nagel wieder, Sie müssen übrigens entschuldigen. Schon das vorige Mal, als ich das Vergnügen hatte, Sie bei mir zu sehen, brachte ich Sie mit einigen höchst dummen Fragen aus der Fassung. Sie erinnern sich, dass ich unter anderem Ihnen so und so viel Geld anbot, wenn Sie die Vaterschaft für ein Kind übernehmen würden? Ich machte damals diesen Schnitzer, weil ich Sie nicht kannte. Jetzt setze ich Sie von neuem in Erstaunen, und das, obgleich ich Sie doch wirklich gut kenne und sehr viel auf Sie halte. Sehen Sie, heute nun tue ich das einzig und allein, weil ich nervös und bereits sehr betrunken bin. Sie merken ja natürlich ganz genau, dass ich toll und voll bin. Ja, freilich merken Sie das. Warum wollen Sie sich verstellen? Aber was wollte ich doch sagen? Ja, es würde mich wirklich interessieren zu wissen, wie weit Sie mich für fähig halten, die menschliche Seele zu durchschauen. Ich meine zum Beispiel in der Stimme jener Leute, mit denen ich spreche, einen ganz feinen Unterton hören zu können. Ich höre nämlich unglaublich scharf. Wenn ich so da sitze und mit jemand spreche, brauche ich ihn nicht anzusehen, um ihm bei dem, was er spricht, genau folgen zu können. Ich höre sofort heraus, ob er mir einen Bären aufbindet oder sonst etwas verfälscht. Die Stimme ist ein gefährliches Instrument. Verstehen Sie mich recht? Ich meine nicht gerade den greifbaren Ton der Stimme. Der kann hoch oder tief sein, klangvoll oder rau. Ich meine nicht das Stoffliche der Stimme, den Klang selbst, nein. Ich halte mich an das Mysterium hinter der Stimme, an die Welt, aus der sie hervorkommt. Zum Teufel übrigens mit dieser Welt dahinter. Immer soll eine Welt dahinter sein. Was zum Satan geht mich das an? Nagel trank wieder und sprach weiter. Sie sind so still. Lassen Sie sich durch meine Großsprecherei über meine Menschenkenntnis nur keinen Floh ins Ohr setzen. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nun, dann erzähle ich Ihnen etwas anderes, das mir nicht auf dem Herzen liegt, das ich aber trotzdem sage, bis mir das Erste wieder einfällt. Was halten Sie von Fräulein Kieland? Meiner Meinung nach ist Fräulein Kieland so kokett, dass es ihr im Grund eine wilde Freude wäre, wenn auch andere, am liebsten so viele wie möglich, ich mit einbegriffen, hingingen und sich um ihretwillen das Leben nehmen. Das ist meine Meinung. Sie ist entzückend. Ja, das ist sie. Und es müsste ein süßer Schmerz sein, sich von ihrem Absatz zertreten zu fühlen. Ja, und deshalb werde ich Sie vielleicht auch noch einmal darum bitten. Ich kann nicht für mich einstehen. Im Übrigen ist es noch nicht so weit. Ich habe noch Zeit. Aber Gott bewahre mich, ich erschrecke Sie heute Abend noch vollständig mit meinem Gerede. Habe ich Sie verletzt? Ich meine Sie persönlich? Na, jetzt werden Sie wieder unruhig und sehen scheu aus. Lassen Sie sich von meiner Prahlerei nur nicht ins Boxhorn jagen. Ich bin betrunken.